Wie kommen wir dahin, dass wir unseren Herrn Jesus Christus mehr in Anspruch nehmen mit dem Angebot seines Sieges? Wie wird es wahr, dass dann tatsächlich ganz bestimmte Dinge in meinem Leben ihre Macht über mich verloren haben und Jesus sich als der Stärkere erweist? Denn das müsste ja eigentlich auf einem Punkt nach dem anderen in meinem Leben so werden. Wir als christliche Gemeinde und darum jeder Einzelne müssten bezeugen können, hier hat Jesus sich als der Stärkere erwiesen. Unser Herr Jesus steht vor uns in großer Liebe, uns Anteil an seinem Sieg zu geben und seine Gaben und Gnade mitzuteilen. Es bedarf so wenig, sein Angebot in Anspruch zu nehmen. Ich brachte anfangs das Beispiel vom Radio und Fernsehen und wie viel Zeit wir uns wichtige Sendungen kosten lassen. Da mögen Sendungen mitten in der Nacht sein, doch die Menschen sitzen wie gebannt vor dem Bildschirm. Da können sie Zeit, da können sie ihre Nachtruhe opfern. Wollen wir das Angebot Jesu in Anspruch nehmen, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass wir ihm als erstes Zeit dafür geben. Bitte nicht so spärlich. Es ist nicht mit einigen Minuten oder einer Viertelstunde morgens für den Tag getan. Wenn ich für Irdisches und Vergängliches, ja oft sogar Hässliches, am Tag Stunden opfern kann, wie viel Zeit gebe ich dann dran, um zu Jesus zu kommen, um sein Angebot in Empfang zu nehmen? Ich kann sein Angebot nur entgegennehmen, wenn ich zu ihm komme und bei ihm verweile. Denn es ist ein Gesetz der Liebe. Liebe verschenkt sich nur dann, wenn der andere kommt und zuhört, wenn er sich aufschließt. Das aber braucht Zeit. Jesus braucht also Zeit, um sich zu offenbaren, um seine Angebote in unserem Leben zu verwirklichen. Das geht nicht in Eile. Da muss man sich betend in Jesus versenken. Da muss man innerlich hörend in der Schrift forschen und auf seine Stimme merken. Ein Pfarrer, der segensreiche Arbeit an rauschgiftsüchtiger Jugend in den USA tut, erfuhr die entscheidende Wende seines Lebens nur dadurch, dass er die nächtliche Stunde, die er bis dahin unter dem Vorwand notwendiger Information vor dem Fernsehschirm verbracht hatte, nun Jesus schenkte. In dieser Stunde, die er nun jede Nacht bei Jesus im Gebet war, schenkte ihm Gott die entscheidenden Impulse für seine spätere Arbeit. Durch solche Gebetszeiten geschieht Entscheidendes in unserem Leben. Man erfährt, dass man tatsächlich in innigen Kontakt mit Jesus kommt und dadurch von Angst und bestimmten Gebundenheiten frei wird. Entscheidend dabei ist, dass wir viel über unsere Gebundenheiten, Ängsten und Nöten das Blut des Lammes rühmen. Jesu Sieg in Anspruch nehmen heißt also, einen Glaubenskampf im Gebet führen, da wir seinen Sieg, der in seinen Wunden versiegelt ist, immer wieder neu rühmen. In solchem Beten und Ausrufen des Sieges Jesu und der Kraft seiner Wunden liegt Macht. Denn damit sprechen wir aus, was Jesus getan hat. Hölle und Satan müssen es hören und weichen, weil es Wahrheit ist, dass Jesus sie besiegt hat. Haben wir, wenn wir in einer sündlichen Gebundenheit oder Angst und Not sind, wohl schon jeden Tag, und wenn es nur 10 Minuten sind, Jesus darüber angerufen als den Erlöser, Sieger und Friedefürsten? Ihn, der alleine Macht hat, alle diese Mächte zu zerbrechen? Es ist nicht einerlei, ob wir das Angebot Jesu des Auferstandenen mit all den Reichtümern, die er uns anbietet, in Anspruch nehmen oder nicht. Davon hängt ab, ob wir einst seiner Herrlichkeit teilhaftig werden. Doch außerdem hängt die Frucht unseres Lebens davon ab, die wir Jesus bringen oder nicht bringen können. Und zum Dritten entscheidet sich in unserer heutigen Zeit etwas sehr Schwerwiegendes daran. Wir gehen Tagen entgegen, deren Schrecken wir schon ahnen, spüren. In allen Ländern der Erde brechen Revolten auf, die bis in die Kirchräume hineindringen. Gewalttaten, Verbrechen nehmen immer mehr zu. Gesetzlosigkeit, Abfall von Gott, Auflehnung charakterisiert unsere Zeit. Kriege und Christenverfolgungen drohen. Wir müssen stark sein, wenn das Grauen über uns hereinbricht. Sonst gehen wir in Verzweiflung unter und verleugnen und verraten Jesus schließlich. Darum heißt es heute, das in Anspruch zu nehmen, was Jesus Christus uns anbietet. Heute wie nie zuvor brauchen wir den Auferstandenen, den Lebendigen. Möchten wir heute unserem Herrn Jesus Christus sagen: Ich will dir von jetzt an Zeit schenken und sie dazu auskaufen, wirklich im Glauben das zu nehmen, was du mir erworben und geschenkt hast. Ich will es tun, auf dass ich voll innerer Kraft und Stärke bin und überwinden kann und getrost bleiben, wenn die Stunde der großen Versuchung über den Erdkreis kommt, auf dass ich einst die Krone des Lebens ererbe. Darum kommt zu ihm, dem lebendigen Herrn, und nehmt seinen Sieg in Anspruch, und euer Leben wird von Sieg und Freude erfüllt sein.